Ja, vielen Dank für die Einladung zu dieser ganz großartigen Veranstaltung hier. Es ist ja total super, dass die radikale Linke in Thüringen sich gerade wieder für Sexismus und Patriarchat interessiert. Und ich würde erstmal richtigstellen, wir sind nicht wirklich die Gruppe Liebe.aranka. Wir haben nur eine Webseite, die heißt liebe.aranka.de. Da kann man ein bisschen nachlesen, was es an Kritik an romantischen Zweierbeziehungen gerade so gibt. Also wir stellen da Sachen drauf, bemühen uns auch immer, Sachen, die andere Leute schreiben, da zu veröffentlichen. Was wir sind, ist der klägliche Rest vom Autorinnenkollektiv Gegenwetz, das vor einigen Jahren schon mal so eine Broschüre zur Kritik an romantischen Zweierbeziehungen rausgegeben hat, die, glaube ich, in Thüringen relativ weit rumgekommen ist, die liegt auch draußen. Es gab da eine breite Diskussion. Wir würden, glaube ich, heute nicht mehr wirklich alles, was wir da veröffentlicht haben, unterschreiben wollen. Aber trotzdem finden wir eine Kritik an romantischen Zweierbeziehungen nach wie vor wichtig und würden jetzt versuchen, die ein bisschen in so einem Schnelldurchlauf zu leisten. Ja, vorher noch was in diesem Rahmen hier im besetzten Haus vielleicht sogar ein bisschen peinlich ist, aber wir kriegen für diese Veranstaltung Förderung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Dafür brauchen wir die allseits bekannten Teilnehmerinnen wissen. Ich würde euch bitten, hier vielleicht Name und Klimbim einzutragen. Wenn ihr Vorbehalte habt, da euren echten Namen einzutragen, tragt da irgendwas ein, das ist mir egal. Aber bitte nichts, wo man offensichtlich sieht, dass es Unfug ist. Ja, was wollen wir denn machen? Also wir sprechen über romantische Zweierbeziehungen und wir würden ja behaupten, dass die romantische Liebe und die romantische Zweierbeziehung im Zentrum der Selbstvergewisserung der modernen Subjektivität steht und damit sehr viel mit Kapitalismus, mit bürgerlichem Staat, mit Vergeschlechtlichung und mit Patriarchat zu tun hat. Und wir glauben eigentlich auch, dass man am Beispiel der romantischen Zweierbeziehung und der romantischen Liebe tatsächlich eine Gesellschaftskritik entfalten kann. Und wer jetzt schon zittert, wir wollen das jetzt nicht versuchen zu leisten, innerhalb von einer Stunde eine gesamte Gesellschaftstheorie zu entfalten, sondern versuchen es vielleicht ein bisschen empirischer und mit Beispielen und so zu machen. Also wer noch Lust auf eine tiefere theoretische Auseinandersetzung hat, den verweise ich einfach auf unsere Texte auf der Webseite. Ja, was haben wir vor? Erst kommt eine Begriffsklärung, also was meinen wir überhaupt mit romantischer Zweierbeziehung? Dann würde ich gründen, wieso wir denken, dass das eine nach wie vor aktuelle gesellschaftliche Norm ist. Dann geht es ein bisschen in die Strukturen von romantischer Zweierbeziehung, romantischer Liebe rein und es geht um Besitzdenken und Eifersucht und um eine Kritik an Naturalisierung und Biologisierung von Begehren und Geschlecht im Rahmen von romantischer Zweierbeziehung und romantischer Liebe. Und wir kommen dann am Ende zu Alternativen und würden am liebsten gerne Alternativen diskutieren, aber gerne auch andere Sachen. Was ist eine romantische Zweierbeziehung? Ach so, wir haben leider unsere PowerPoint-Präsentation gar nicht dabei, weil wir nicht gedacht hätten, dass hier die Produktivkräfte so hoch entwickelt sind, dass es sowas hier gibt. Naja, muss halt ohne gehen. Also eine romantische Zweierbeziehung ist erstmal eine Zweierbeziehung, also eine Beziehung zwischen zwei Personen. Darüber hinaus hat sie aber bestimmte Merkmale. Sie ist zum Beispiel exklusiv. Das heißt, wenn man eine romantische Zweierbeziehung zu einer Person hat, kann man keine zweite Beziehung derselben Art zu einer anderen Person haben. Dann gibt es in der romantischen Zweierbeziehung in der Regel Treue, vor allem auf sexueller Ebene. Und im Idealfall ist die romantische Zweierbeziehung auch auf Dauer angelegt. Also die macht man nicht für eine Woche und dann macht man die nächste. Normal soll das schon länger dauern. Dann würden wir behaupten, dass im Idealfall zu einer romantischen Zweierbeziehung auch eine geschlechtsspezifische Rollenverteilung gehört. Dass also normalerweise in romantischen Zweierbeziehungen Männer andere Aufgaben übernehmen als Frauen. Also Frauen sich eher um Fürsorge kümmern, um die Beziehungsarbeit und Männer sich eher darum kümmern, das Ganze nach außen zu repräsentieren und die Kohle ranzuschaffen. Dann ist sie natürlich romantisch, wenn es eine romantische Zweierbeziehung ist. Also ihre emotionale Grundlage ist die romantische Liebe. Also wir stellen damit einen Idealbegriff auf, der dann ein breites Spektrum von real vorhandenen Beziehungen auch abdecken soll. Also das, wo die Leute sagen, wir sind jetzt zusammen, wir sind ein Paar, wir sind eine Zweierkiste und auch die Ehe. All diese Sachen zählen wir unter die romantische Zweierbeziehung, wobei, wie gesagt, das Ding ist gemeint als eine Beschreibung eines Ideal, einer Idealvorstellung, die ganz realitär vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig häufig ist, weil zum Beispiel selbst die Ehe heute nicht mehr auf Dauer angelegt ist, also mehr als die Hälfte aller Ehen werden halt geschieden, dann weil vielleicht die Treue heutzutage nicht mehr so wahnsinnig perfekt ist in der Regel, vielleicht weil die Romantik heute in so postmodern flexiblen Zeiten vielleicht gar nicht mehr so einen zentralen Stellenwert hat, sondern die Leute vielleicht auch oft eher aus pragmatischen Gründen zusammen sind. Und vielleicht ist es auch deswegen nur noch eine Idealvorstellung, weil gerade unter Jugendlichen heute so ein Modell serieller Monogamie sehr verbreitet ist. Das heißt, man hat da manche Zweierbeziehungen, da probiert man mal aus, ist ein halbes Jahr zusammen und trennt man sich, dann findet man eine neue und so weiter, das macht man. Und da würde ich dann sagen, da sieht man schon dran, dass das Ding doch als Idealvorstellung irgendwie noch eine Geltung hat, bis man dann nach dem Ausprobieren von 5 oder 6 irgendwann zu der Überzeugung gelangt ist, jetzt habe ich aber den Richtigen oder die Richtige gefunden. Dann nimmt man sich auch vor, ein Leben lang zusammen zu bleiben. Würde ich zumindest behaupten, dass das sehr viele Leute noch tun. Also ich würde behaupten, dass die romantische Zweierbeziehung, auch wenn sie gar nicht mehr so fett immer realisiert wird, doch eine Idealvorstellung auf persönlicher Ebene ist, eine Leitvorstellung für staatliches und institutionelles Handeln und auf ideologischer und massenkultureller Ebene auch noch ein ganz starkes Leitbild ist. Das bedeutet, die Behauptung dahinter ist, romantische Zweierbeziehung ist kein angestaubtes Ideal, sondern ist ein nach wie vor gültiges Leitbild. Ich würde jetzt versuchen zu begründen, warum sie nach wie vor gültiges Leitbild, eine gültige Norm ist. Da haben wir zum einen diese Ebene der persönlichen Beziehungen, also die subjektive Ebene. Ich hatte schon angesprochen, es gibt zum einen diese Phase der seriellen Monogamie, wo man mal hier, mal dort, mal da ausprobiert, mit wem man es denn aushalten kann, bis man dann jemanden findet, der oder die Richtige ist. Könnte man jetzt sagen, oha, da sieht man ja, wie dieser ganze Laden sich auflöst. Aber wenn man in der Geschichte zurückgeht, gibt es zum Beispiel aus Schillers Zeiten das Sprichwort, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Was wohl darauf hindeutet, dass auch schon vor ein paar hundert Jahren die Idee der Ehe nicht so war, dass da irgendwie zwei Leute so volljährig geworden sind, aufeinander getroffen, zack, Ehe geschlossen, alle zusammen, sondern dass es auch dort schon eine Idee gab, dass man ein bisschen rumprobieren muss, ehe man sich Hals über Kopf in diese Geschichte begibt. Also, ich würde behaupten, diese serielle Monogamie stellt die Idee, dass man irgendwann was findet, was dann das Richtige ist, der Richtige, die Richtige, dass es das gar nicht in Frage stellt. Dann der, was noch auf persönlicher Ebene sehr dafür spricht, dass dieses Ding ein gültiges Leitbild ist, das ist die Dramatik und die Tragik, die das Ende einer romantischen Zweierbeziehung heute noch für so viele Leute hat. Ich meine, wenn das Ding heute gar nicht mehr so wichtig ist, warum wird es dann immer noch biografisch und subjektiv als so ein großes Leid erlebt, wenn es zu Ende geht? Also da scheint irgendwie noch, das scheint sehr, sehr tief drin zu sein, dass das einfach eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Tja, wo man noch sagen könnte, dass es heute nicht mehr aktuell ist, diese Bipolarität, könnte man natürlich sagen, es gab gerade mit den 70er Jahren, mit dem feministischen Aufbegehren, ein neues Ideal in Partnerschaften, was hieß, dass Männer und Frauen sich in Partnerschaften ergänzen und gar nicht mehr so eindeutig unterschiedliche Aufgabenbereiche haben, sondern eigentlich eher so ein Ideal der Gleichheit herrscht. Aber wir hatten heute schon das Beispiel von Eva Herrmann und man kann irgendwie Ursula von der Leyen, kann man gleich dazu zählen. Und ich würde dieser These, die es hier schon mal gab, dass es da gerade ein Rollback gibt und dass es gerade im Osten wieder ganz stark ein Zurück dahin gibt, dass Frauen in solchen Beziehungen für Küche, Kinder und diese Geschichten zuständig sind, würde ich voll recht geben. Das spricht auch dafür, dass diese traditionelle Form romantische Zweierbeziehung für viele Personen heute ein aktuelles Leitbild ist. Dann könnte man als letztes noch sagen, dass wenn das Leitbild angeknackst ist, dann ist es vielleicht höchstens bei Jugendlichen so, die halt seriell monogam sind und die nicht so eine krasse Aufgabenverteilung haben, aber spätestens, wenn es dann darum geht, wer kümmert sich um die Kinder und wer macht Karriere, da ist es dann doch wieder bei 9 von 10 Leuten, auch in linken Kontexten so, dass es da eindeutig verteilt ist. Gut, ich mache den Übergang zur institutionellen Ebene. Wir hatten es schon mit der Herdprämie, also wenn eine Partei darüber diskutiert, das Zuhausebleiben von Frauen finanziell zu unterstützen, dann sieht man, dass nach wie vor der Staat sich in dieser Frage nicht neutral verhält, sondern dass er dafür eine traditionelle Aufgabenteilung steht. Und wie hoch der Staat diese romantische Zweierbeziehung einschätzt, das sieht man nicht zuletzt am Eherecht. Also das Eherecht ist einfach für eine Menge andere Rechtsvorschriften eine total hohe Rechtsform. Das Sorgerecht hängt daran, das Erbrecht hängt daran, das Sozialrecht hängt daran. Und dazu werde ich gleich noch mal weiter eingehen. Wenn man halt nicht auf diese Art vergesellschaftet ist, merkt man doch relativ schnell, wie diese institutionellen Vorgaben und diese Rechtsnormen einem ganz schön viele Steine in den Weg legen können. Zum Beispiel auch beim Wohnungsbau. Gut, die dritte Ebene, neben der subjektiven Ebene und der institutionellen Ebene, ist dann die Ebene, die man diskursiv oder ideologisch nennen könnte, je nachdem, wie man es denn theoretisch mag. Und ich würde mal sagen, dieses Genre der Liebeslieder im Schlager oder sowas, das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber auch wenn man aufs Hardcore-Konzert geht oder aufs Punk-Konzert oder was auch immer man mag, findet man immer noch eine Menge dieser Liebeslieder. Man geht ins Kino, selbst im abgefahrensten Science-Fiction findet man eine Liebesgeschichte. Selbst die insektenäugigen Monster werden anscheinend nur glücklich, wenn sie ein anders gestricktes Gegenüber finden. Und wenn es denn ausnahmsweise mal nicht so ist, dann werden die Leute, die keine Liebe oder keine eindeutige Geschlechtlichkeit finden, Leute, also diese Monster halt eben, die werden als pervers, bedrohlich, totalitär dargestellt in der Regel. Und ich glaube, zur Massenkultur muss ich nicht mehr erzählen, weil alle wissen, wie oft und wie stark einem dort romantische Liebe, romantische Zweierbeziehungen entgegentreten. Gut, und wie gesagt, ich will das jetzt nicht großartig theoretisch ausbreiten, sondern aus der Perspektive von mir, der ich halt eben nicht so lebe, schildern, auf welche Hindernisse man stößt, wenn man nicht auf diese Art und Weise vergesellschaftet ist. Ich mache da wieder diese drei Ebenen. Auf der Persönlichkeitsebene sagen wir einfach, ich gehe in eine Kneipe mit einer weiblichen Person und wir fassen uns da an, umarmen uns. Sofort ist von dem Umfeld, was darum steht und das sieht, die Festlegung klar, dass da ein heterosexuelles Paar am Werk ist. Was erstmal noch nicht so schlimm ist, aber schlimm wird es dann, wenn eine von uns beiden dann auf die Idee kommt, jemand anderen auch noch anzufassen oder zu umarmen. Weil, gut, wenn ich es tue, dann mag es sein, dass ich noch ganz gut wegkomme, weil dann bin ich nämlich echt ein cooler Typ. Also, naja, halt so ein toller Hecht, der es schafft, viele Frauen nacheinander aufzureißen. Das ist ja auch eine Vorstellung von Männlichkeit, die in unserer Kultur durchaus verbreitet ist. Also der sexuell erfolgreiche, immer potente und so. Aber auf der anderen Seite, wenn die Frau das eben tut, dann ist sie halt eben eine Schlampe. Und wenn die Frau es mal eben tut, dann ist es zum Beispiel auch so, dass sich mir unter Umständen mit Mitleid genährt wird, wo es überhaupt keinen Grund für gibt. Aber auf jeden Fall, naja, auf persönlicher Ebene muss man halt sich eine Menge anhören, wenn man nicht diesem Ideal entspricht. Ja. So viel nur kurz zu der individuellen Ebene. Nehmen wir mal die institutionelle Ebene. Die ist nämlich meines Erachtens nochmal ein gutes Stück ernster, weil was, wenn man in der Kneipe-Folge quatscht, da kann man im Notfall noch sagen, ist mir jetzt mal egal. Aber also ich lebe jetzt zum Beispiel in einer Gruppe mit 8 Personen und 3 Kindern. Also halt eben nicht mit 2 Personen und 2 Kindern, das halt eher so die Regel ist in unserer Kultur, sondern halt so 8 Personen in der Kommune. Und Ich habe hier in diesem Skript drin stehen, dass wir über ein Jahr suchen mussten, um angemessenen Wohnraum zu finden. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben gar keinen angemessenen Wohnraum. Wir haben halt einfach 4 Wohnungen mieten müssen und die danach durch bauliche Umbaumaßnahmen so zurecht gemacht, dass wir darin zu 8 leben können. Also die Institution, die gesellschaftliche Institution Architektur geht da offenbar von der Normalität aus, die heißt Mama, Papa, Kind. Und wer da nicht reinfällt, der findet halt einfach keine Wohnung oder muss sich ein Haus bauen. Ja, die nächste Klippe, der Kindergarten. Also ich hole einmal die Woche das Kind von einem meiner Mitbewohner vom Kindergarten ab. Und für diesen Mitbewohner und für seine Lebenspartnerin ist natürlich ausgemacht, dass sie dieses Kind abholen dürfen und dass sie dieses Kind sogar abholen sollen. Damit ich dieses Kind abholen darf, muss erstmal mit mir dahin gegangen werden, ein Formular ausgefüllt werden. Und es ist auch heute, nach 2 Jahren, immer noch so, dass unausgesprochen die Frage im Raum steht, wie denn ich verdammt nochmal zu diesem Kind stehe und wie es denn dazu kommt, dass ich dieses Kind abhole. Und gut, da kann man auch sagen, dummes Gequatsch im Kindergarten kann mir auch egal sein, aber wo es dann wieder ernst wird, das ist dann die Frage des Sorgerechts. Also wenn jetzt zum Beispiel die biologische Mutter des Kindes auf die Idee kommt, mit dem Kind Gott weiß wohin zu ziehen, dann hat der biologische Vater noch einige Rechte in dieser Frage, aber alle anderen Leute, die sich mit diesem Kind in Beziehung setzen, die vielleicht auch eine soziale Beziehung haben, die etwas Ähnliches wie Elternschaft ist oder so, die haben noch nicht mal das Recht, angehört zu werden. Sie haben überhaupt kein Recht. Also Beziehungen, die nicht in diese romantische Vorstellung von Mama, Papa, Kind fallen, werden dann nicht nur unsichtbar und sagbar gemacht, sondern sie werden auch dadurch, dass sie keine Entsprechung auf der Rechtsnorm haben, werden sie dann am Ende unmöglich gemacht, weil man kein Recht darauf hat, dieser Beziehung Dauer zu geben, wenn die biologische Beziehung dagegen spricht. Das geht weiter beim Krankenhaus. Wenn jetzt zum Beispiel eine Person aus der Kommune schwer krank wird und im Koma liegt und was passiert dann? Dann dürfen wir sie unter Umständen noch nicht mal besuchen. Wohingegen die Eltern, mit denen diese Person vielleicht überhaupt keine Beziehung hat, angerufen werden und Entscheidungen für die treffen müssen. Und das hat sein alltägliches, nerviges Hickhack in der Auseinandersetzung mit der Arge, wo auf der einen Seite auf Teufel komm raus diejenigen bei uns, wo irgendwie männliche Personen und weibliche Personen in einem Haushalt wohnen, auf Teufel komm raus Bedarfsgemeinschaften werden sollen, aber auf der anderen Seite diese 8+3 Bedarfsgemeinschaft, die wir real haben, natürlich keine Bedarfsgemeinschaft sein kann, allein deswegen, weil es kein Formular gibt, wo man den ganzen Kram eintragen könnte und keine Berechnungsgrundlage, wie es passieren könnte. Welches? Es waren ja viele, die da nicht Ihr habt es dann gelöst. Also als Achtergemeinschaft wurde es nicht anerkannt, aber wie dann? Einzeln. Also wir werden einzeln bei der Arge verwaltet. Ja. Jan, so viel zur institutionellen Ebene. Jetzt nochmal diese Ebene der Ideologie, Diskurs, Massenkultur, whatever. Da würde ich sagen, dass ein ganz großes Problem mit einer gesellschaftlichen Norm halt eben ihre Normalität ist. Also, ich würde ja sagen, ich habe gar nichts gegen heterosexuelle Paare, auch wenn ich nicht so lebe. Aber trotzdem bin ich, wo immer ich hingehe, dazu gezwungen, mir anzuschauen, dass die heterosexuelle Partnerschaft die Normalität der Vergesellschaftung in unserer Gesellschaft ist. Also ich gehe raus auf die Straße, die klotzen mir von Plakatwänden für Werbung entgegen. Ich gehe ins Kino, wie gesagt, selbst im abgefahrensten Science-Fiction-Film wird es mir vorgeführt. Ich gehe auf Arbeit, werde selbstverständlich von KollegInnen nach meiner Freundin befragt, all diese Sachen. Und das ist jetzt auch wiederum was nicht unbedingt materiell wehtut, aber was auf so einer Ebene des Selbstbewusstseins doch auch nicht so leicht ist, sich ständig mit einer Normalität auseinanderzusetzen, die einem signalisiert, du bist anders. Ja, und wie du hier so bist, das passt irgendwie in unsere symbolisch-kulturelle Ordnung der Dinge einfach nicht so richtig rein. Da wünsche ich mir dann manchmal allen Ernstes sowas wie Schutzräume vor Pärchenterror. Also, Ich würde zusammenfassend sagen, dass diese Norm der romantischen Zweierbeziehung, wie alle anderen gesellschaftlichen Normen, halt auf zwei Ebenen funktioniert. Auf der einen Seite macht sie das, was der Norm nicht entspricht, unsichtbar, indem es halt bei vielen, in vielen Diskursen nicht vorkommt. Und auf der anderen Seite, und viel schlimmer, macht sie das, was nicht der Norm entspricht, schwer lebbar, weil sie einem institutionelle Steine in den Weg rollt. Indem man zum Beispiel nur sehr schwer eine Wohnung findet oder ja, das Rechtliche regeln kann. Man kann es natürlich regeln mit Patientenverfügung, bla bla bla, aber es ist halt einfach viel mehr Aufwand. Gut, das waren jetzt so ein paar Ausführungen, genervte Ausführungen darüber, wie es ist, wenn man nicht in dieser Art der Vergesellschaftung lebt. Und Anke wird jetzt dazu kommen, was es auch daran zu kritisieren gibt, wenn man so vergesellschaftet ist. Ja, also ich werde jetzt erstmal was zu Besitzdenken und Eifersucht in der romantischen Zweierbeziehung sagen. Eifersucht wird so normalerweise im alltäglichen Leben so als Beweis für Liebe gewertet. Also wenn jemand wirklich wichtig ist, dann tut mir das ja auch weh, wenn Personen mit jemand anders irgendeine enge und eventuell vielleicht auch Liebesbeziehung hat oder anfängt oder überlegt anzufangen. Es gibt also so die Idee davon, dass ein Mensch eine andere Person lieben oder begehren kann. Und wenn, wenn jemand jetzt noch eine weitere oder eine andere Person liebt oder begehrt, dann heißt es gleichzeitig, dass sie mich dann weniger oder nicht mehr lieben kann, weil es geht halt irgendwie nur eine Person warum, dass man im Raum stehen. Es ist aber doch so, dass jetzt nicht körperliche Liebesbeziehungen, wie zum Beispiel Elternliebe, die sogenannte Nächstenliebe oder platonische Liebe oder vielleicht auch Freundschaft, wenn man das jetzt mal als starke Beziehung nennen möchte, dass die nicht so beschränkt sind. Also niemand würde behaupten, ich kann nur einen Freund oder Freundin haben in dem Freundschaftssinn. Oder ich kann nur eins meiner Kinder wirklich lieben und das andere kann ich dann nicht mehr lieben, weil ich jetzt einen liebe. Also es hat offensichtlich was mit dieser körperlichen Intimität zu tun. Und ich würde mal behaupten, dass es um eine Art Kontrolle und Besitz über den Körper einer anderen Person geht. Und das hat sich früher vor allem an dem Besitz des Körpers der Frau festgemacht. Also früher war viel stärker die Frau der Besitz des Mannes. Ich fällt zum Beispiel die Formierung der Bibel ein, dass man halt den Hof und das Eigentum des Nachbarn, den Hof und die Frau nicht anrühren soll. Also die Frau wird dann einen Atemzug mit anderen Eigentümern des Nachbarn genannt. Und da ging es früher sicherlich vor allem um die Sicherstellung, dass der Nachfahre auch wirklich der eigene Nachfahre ist, dass die Vererbung eben an den ältesten Sohn zum Beispiel, das wurde ja immer vom Vater an den ältesten Sohn weitergegeben, sichergestellt ist, also dass das nicht jemand anderem Sohn ist. Das kann man auch heute noch daran sehen, würde ich sagen, dass Männern Promiskuität eher verziehen wird. Kommt aber dann auch nochmal bei der Naturalisierung, Biologisierung zu. Heute, sag ich mal, gehen viele Leute davon aus, dass es eine Art Gleichberechtigung ist, dass wir jetzt alle gegenseitig kontrollieren und besitzen dürfen. Also nicht mehr nur der Mann und Frau, sondern auch der Frau, die Frau, den Mann. Wenn man jetzt aber mal die Idee aufgibt, dass es halt nur eine beschränkte Menge von Liebe gibt oder Zuneigung oder Begehren, dann ist es doch offensichtlich möglich, mehrere Menschen sehr zu mögen oder zu anziehen zu finden. Ja, aber die Idee, dass das halt nicht geht, ist sehr verbreitet und ich kenne das auch von mir selber. dass ich im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, in die Zeit zurück, wo ich RZB gelebt habe, dass ich damals sehr überzeugt davon war, dass ich nur eine Person liebe, und wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, da war doch noch und war das eigentlich, aber also in der Beziehung selbst hätte ich das niemals gesagt oder gedacht, auch nur gewusst. Wenn man also jetzt mal davon ausgeht, es gibt keine Beschränktheiten, Zuneigung, und wenn man weiterhin davon ausgeht, dass eine Beziehung zu einem Menschen einmalig ist und ganz individuell, weil ja alle Menschen sehr individuell sind und so auch meine Beziehung zu diesem, dann könnte man auch sagen, dass eine Beziehung zu einem Menschen eine andere Beziehung nicht schmälern, stören oder verhindern könnte. Das streiten wir zum Beispiel bei Freundschaft nicht ab. Also man kann mehrere Freundschaften haben. Bei Intimbeziehungen tun wir das aber. Und sogar Herr Adorno hat dazu was geschrieben, damit ich denke, das habe ich mir jetzt alles allein ausgedacht. Wären Menschen kein Besitz mehr, so könnten sie auch nicht mehr vertauscht werden. Die wahre Neigung wäre eine, die den anderen spezifisch anspricht, an geliebte Züge sich heftet und nicht ans Idol der Persönlichkeit, die Spiegelung von Besitz. Zum Besitzverhältnis am Menschen, zum ausschließenden Prioritätsrecht, gehört genau diese Weisheit. Gott, es sind doch alles nur Menschen. Und welcher es ist, darauf kommt es gar nicht so sehr an. Neigung, die von einer solchen Weisheit nichts wüsste, bräuchte Untreue nicht zu fürchten, weil sie gefeit wäre vor Treulosigkeit. Ja, und wenn ich jetzt mal so pauschal sage, ich kritisiere das Besitzdenken an Menschen in jeder Form, also es gibt ja auch zum Beispiel gab es die Leibeigenschaft mal in vormodernen Zeiten, da würden wir alle zustimmen, weil das ist ganz schrecklich. Aber in der Zweierkiste gilt es doch eher als was Schönes und wird nicht als Dominanz über Menschen gesehen. Ich will aber jetzt Besitzdenken nicht nur so definieren, dass es ein Verbot bestimmter Beziehungen zu anderen Menschen beinhaltet, sondern auch einen potenziellen Zwang zu Körperlichkeiten in der Zweierkiste. Also die Kontrolle des Körpers, des geliebten Menschen, kann sich auch in einem Zwang zu körperlicher Intimität äußern. Weil wir zusammen sind, muss ich mir auch meine körperlichen Bedürfnisse erfüllen, also muss ich ins Bett gehen und so weiter. Und das ist bis, ich glaube, es waren die 80er Jahre, kann mich auch korrigieren, wenn das falsch ist, gab es keine gesetzliche Regelung für Vergewaltigung in der Ehe. Also es war das Recht, dass dort diese Körperlichkeit eingefordert und sich auch gezwungen wurde. 96. Ja. Was können jetzt Alternativen zur Eifersucht sein? Zum Beispiel könnte ich mich darüber freuen, dass eine mir sehr nahe Person weitere nahe Beziehungen hat. Es könnte mir auch total egal sein, weil es ja mit meiner Beziehung zu der Person nichts zu tun hat. Das beides ist natürlich nur gegeben, wenn die andere Person die Einstellung teilt, dass man mehrere Menschen starke Zuneigung entgegenbringen kann, weil wenn andere Personen den Bedürfnissen entscheiden, dann kann mir das nicht egal sein wahrscheinlich. Kann mich mit Eifersucht auf eine Art auseinandersetzen, die nicht der anderen Person die Schuld daran gibt, dass es mir schlecht geht, sondern die Gründe darin suchen, dass es in meiner eigenen Sozialisation, in meinem Selbstwertgefühl oder nicht vorhandenen Selbstwertgefühl und in den gesellschaftlichen Umständen liegt. Und ich kann versuchen, ich finde, ich sollte versuchen, einen Umgang zu finden, der weder mich selbst gefährdet noch andere Personen. Also es gibt ja sehr krasse Auswirkungen von Eifersucht, die bis zu Mord führen immer mal wieder. Und ja, da könnte ich mich, kann mich ablenken, ich kann mit nicht involvierten Menschen darüber reden und ich kann einfach Dinge machen, die mir Spaß machen, die mir wichtig sind und die mir gut tun. Das wäre jetzt so, wären jetzt so Alternativen zu sich der Eifersucht hingeben. Was ich nochmal zum Schluss sagen will, was jetzt diese Kritik an Eifersucht und Besitzdenken nicht soll, ist nämlich mackerhaftes, unreflektiertes Rumficken entschuldigen. Also, das gibt es natürlich auch, dass die Leute sagen, ja, also, ich hab dich mal nicht so, einfach so, du denkst, ist doch scheiße und deswegen mache ich jetzt, was ich will. Wichtig, würde ich sagen, ist immer, dass beide oder wenn mehr Personen involviert sind, das allseitige Einverständnis bei dem, was da passiert und natürlich auch Absprachen über und offenlegen von Bedürfnissen und Vorstellungen von Beziehungen. Doch, ich will jetzt nicht immer Eifersucht. Gibt es jetzt direkte Nachfragen? Also gerade weil du dieses Thema Eifersucht angebracht hast, in dieser, und selbst sagst, dass auch dieses Einverständnis, dass man seine Liebe aufteilen kann auf mehrere Personen, beziehungsweise seine Liebe erweitern kann, weil es eine bestimmte Menge ist. Also dieses Problem dieser RZB ist ja, dass das auch auf gegenseitiges Einverständnis beruht. Und dass man sich sozusagen, das klingt sehr phrasisch, aber sich schwört auf irgendeine Art und Weise, das wird ja nie wirklich geäußert, dass man eben zusammen bleibt und eben nur sich aufeinander bezieht, in welchen Dingen auch immer. Und wenn das eben dann unangekündigt widerrufen wird, dann ist es natürlich klar, dass sich dann jemand in seinem Teil der RZB beschädigt fühlt. So. Und das ist ja, wie gesagt, bei jedem Einverständnis, dass man sich gibt, das Gleiche. Dasselbe wäre es ja auch, wenn jemand sagt, nein, ich trete aus dem Achterbündnis aus und möchte wieder eine Person für mich haben. So, also da hätte man ja ähnliche Sachen wahrscheinlich, nein, natürlich nicht, aber also es ist das gleiche Prinzip, deswegen frage ich da, wo die Kritik bleibt. Die Alternativen oder den alternativen Umgang, den ich jetzt vorgestellt habe, der war nicht auf RZB, innerhalb der RZB bezogen. Also wenn ich eine exklusive romantische Beziehung habe, dann und das so ausgemacht habe, das meine ich damit, dass also das Einverständnis sein sollte. Also wenn ich das so ausgemacht habe und ich mache das dann einfach anders, dann ist natürlich klar, dass da dass das irgendwie nicht berechtigt ist oder das ist halt eben offen. Also die eigentliche Frage ist ja sowieso, warum mache ich es überhaupt erst nach RZB-Schema und nicht? Ich habe mal geguckt, dass da jetzt noch was war. Kann ich beantworten. Wenn hat sie es ja nicht. Genau. Dann würde ich jetzt nochmal zu Biologisierung und Naturalisierung kommen, wobei ich, es wird kürzer auf jeden Fall, als ich es mir vorgenommen habe, weil da schon ganz viel weiter erzählt wurde. Trotzdem nochmal in Kurzform, die romantische Liebe, die Kleinfamilie und das hierarchische Geschlechterverhältnis sind soziale Einrichtungen, die so in der Art, wie wir sie heute kennen, durch die bürgerliche Gesellschaft seit ungefähr der Mitte des 18. Jahrhunderts neu erfunden oder verändert wurden und vor allem auch naturalisiert wurden. Das ist also erstens eine neue Art der Geschlechtsidentität, die sich stark auf Vorstellungen von Natur aus Sein beruft, anstatt auf konkrete Handlungen. Also vielleicht so. Also als Vergleich, früher haben sich Geschlechter, also Mann und Frau, dann vor allem durch die Aufgaben, die sie in der Gesellschaft wahrgenommen haben, also dadurch festgemacht. Und mit der bürgerlichen Gesellschaft gibt es aber ein Frau sein, was von Natur aus, von Geburt an da ist, und ein Mann sein, was von Geburt an da ist und was biologisch, wissenschaftlich bestätigt ist und als objektiv gilt. Und auch nicht im Laufe des Lebens verändert werden kann. Es gab da vorher Möglichkeiten bei intersexuellen Menschen als Menschen nicht und wo dann eindeutig Zuordnungen waren. So, und bei dieser Geschlechtsidentität, die das Sein in den Vordergrund stellt, gelten Männer und Frauen als völliges Gegensatzpaar, in dem Männer aus biologischen Gründen die Oberhand haben. Zweitens die romantische Liebesehe, in der Männer und Frauen durch Heterosexualität vereint werden können bzw. müssen. Also eigentlich kann man sagen müssen, weil die Liebesehe ist entstanden als Idee für die gesamte Bevölkerung. Vorher gab es gab es Liebesformen, die aber nicht so gesellschaftlich relevant waren. Und es gab auch die Ehe natürlich, die aber nicht aufgrund von romantischer Liebe geschlossen wurde, sondern viel aus ökonomischen Gründen und auch nur von bestimmten Schichten in der Gesellschaft, die es sich halt leisten konnten, weil es damals, also bis, ich glaube sogar bis ganz am Anfang vom 20. Jahrhundert oder 1900 ist vielleicht so die Wende da, dass Menschen nur heiraten konnten, wenn sie auch die ökonomischen Voraussetzungen dazu hatten, eine Familie zu ernähren. Deswegen hatten die meisten Menschen keine Ehe. Und drittens die bürgerliche Kleinfamilie, die haben wir hier zu tun hat, durch welche die Trennung von Produktion und Reproduktion von Sphäre verläuft. Da ist heute auch schon viel zu gesagt worden. Also vorher gab es, das wird immer so als ganzes Haus bezeichnet, wo halt sowohl Produktion, also es sehr viel landwirtschaftliche Produktion war, dazu gehört hat, als auch Reproduktion. Das war in einem Haushalt oder auf einem Gut. Und da haben auch nicht nur die Eheleute und die Kinder gelebt, sondern auch Mägde und Knechte und deren Kinder und so weiter. Und all diese sozialen Einrichtungen, jetzt die romanische Liebesehe, die Geschlechtsidentität und die Kleinfamilie, so meine Behauptung, dienen der Aufrechterhaltung der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft. Weil eben zum Beispiel in der Kleinfamilie die Reproduktion abläuft. Also da werden Staatsbürgerinnen erzogen, da wird die Arbeitskraft des Mannes wiederhergestellt, eventuell auch die Frau. Ja, und die Geschlechterrollen werden ansozialisiert, diese Dinge. Und in der modernen Gesellschaft ist das Besondere auch, dass diese sozialen Einrichtungen durch Biologen, Pädagogen, Humanwissenschaftler und neuerdings auch durch Psychologen als biologische Normen naturalisiert sind. Ich würde vielleicht ein Beispiel nennen. Also es gibt jetzt, glaube ich, gerade seit dieser Woche einen Film in den Kinos, der anläuft, der heißt Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Das basiert auf einem Buch, was ich mal lesen durfte, das auch so heißt. Und ich finde, da ist nicht aus dem 18. und 19. Jahrhundert, sondern eben von, ich glaube, 1998 geschrieben worden. Und da sind aber diese Biologismen in einer Konzentration vorhanden. Ja, ich wollte es immer mal hinter mich schmeißen, aber ich habe es auch bei mir gelesen. Frauen sind so und Männer sind so, weil das halt schon in der Evolutionsgeschichte festgelegt ist, seit wir halt in den Höhlen gelebt haben und die Männer immer jagen gehen mussten und die Frauen in den Höhlen geblieben sind, weil die Kinder das Feuer gehütet haben. Da hat sich unser Gehirn gebildet und die Hormone sind ganz wichtig. Und deswegen sind die Männer eben sehr konkurrenzabhängig und aggressiv. Und Frauen sind eben sehr sozial und verträglich. Und sind auch prädestiniert für die Kinderbetreuung, also und auch für diese weiblichen Berufe. Also sie wollen gar keine anderen Berufe, selbst wenn sie könnten. Und sie können ja, so sagen, die AutorInnen, die übrigens ein Ehepaar sind. Sie können ja, aber sie wollen gar nicht. Und das ist auch gar nicht in ihrer Natur angelegt. Genauso wie es bei Männern eben angelegt ist, dass sie aggressiv sind und dass sie eben ihre Samen so weit wie möglich verteilen, um die Nachkommenschaft zu sichern. Ja, also das ist sehr interessant, aber auch sehr haarsträubend. Und also Heterosexualität wird dort natürlich auch als natürlich, jedenfalls bei Männern 90%, bei Frauen noch mehr, angenommen. Und es gibt dann halt so Abweichungen, die auch ganz natürlich und normal sind, weil es schon mal passieren kann, dass die Hormonkonstellation nicht so richtig normal ist und dann werden eben da männliche Frauen oder weibliche Männer draus. Und das war ein also internationaler Bestseller und spricht für mich auch auf jeden Fall für diesen gesellschaftlichen Rollback, den hier schon mehrmals genannt wurde. Ja, also die Liebesehe, Kleinfamilie sind ideal in dieser Gesellschaft und gelten als natürlich. Alle anderen Lebensentwürfe, intime Beziehungen, Identitäten werden als unnatürlich, krank, aber auf jeden Fall als Abweichung betrachtet. Homosexualität wurde bis ins 18. Jahrhundert und eigentlich noch bis vor auch ein paar Jahrzehnten wenigstens teilweise für strafbar erklärt, von Männern jedenfalls. Sie wurde als Krankheit versucht zu heilen und sie gilt eben auch heute, also ist von Diskriminierung weiterhin betroffen. Ähnlich verhält es sich aber, also nicht nur innerhalb des Begehrens, sondern auch bei Intersexuellen, also bei Menschen, die nicht bei Geburt ein Geschlecht zugeordnet werden können, gibt Diskriminierung. Transgender, also Leute, die sich nicht einem Geschlecht oder dem Geschlecht, mit dem sie erzogen wurden, wohlfühlen, aber auch sogenannten Rabenmüttern, also Mütter, die nicht ihre Kinder, die es in der Kleingeburtfamilie sein sollte, zur Verfügung stehen. All diese erfahren Ablehnung, aber auch Leute, die ganz einfach keine ganz normale romantische Zweierbeziehung heterosexuell leben wollen. Solche Leute werden dann eher so unter den Namen Schlampen, frigide Jungfrauen, Emanzen, Tunden, ich würde auch sagen vielleicht Nerds, so gehandelt und gelten auf jeden Fall als ein bisschen nicht ganz normal. Ja, ich habe noch ein bisschen was mir überlegt, wie jetzt ganz konkrete Beispiele dafür sind, wie sich Geschlechterhierarchie auf RZBs auswirken, also das ganze alltägliche Leben sozusagen. Ich habe mir da so ein paar Fragen überlegt, die ich jetzt auch nicht beantworten werde, wo ihr sicherlich selber alle eine Antwort drauf wisst. Ich will schon mal vorlesen. Wer muss aktiv bei der Anbahnung der Beziehung sein? Wer muss passiv sein? Das heißt, wer darf nicht aktiv sein und wer darf nicht passiv sein? Wer drängt auf Sexualität? Bei wem zählt bei der Anbahnung das Aussehen? Bei wem die schlauen Sprüche? Wer muss die Drinks ausgeben, das Kino bezahlen? Wer darf eher fremd gehen? Wer ist für Haushalt und Kinder verantwortlich und lässt den Kindern das Hausen und wer schafft das Geld ran? Wer ist in der Regel älter und erfahrener? Und wer wird als im Krankenkreis als die Freundin von beschrieben, wenn ich das meine? Ja, ich habe jetzt hier zwar noch andere Sachen, aber ich bin in dem Kanal schon gesagt worden, was man jetzt noch dagegen setzen könnte, das wir nicht weglassen und fragen, ob es jetzt noch Fragen gibt. zu naturalisieren. Ansonsten wollten wir ja noch ein bisschen Alternativen vorstellen. Und da haben wir uns zwei rausgesucht. Außen auf dem einen Tisch liegen auch noch andere Heftchen, die Vorschläge machen. Wir würden jetzt die Polyamorie-Bewegung vorstellen und die Schlampagne. Ja, genau. Und ja, Polyamorie ist mittlerweile relativ bekannt, haben vielleicht schon welche gehört oder auch mehr. Polyamorie kommt erstmal vom Wort her, ist zusammengesetzt aus dem griechischen Polis, viel, und lateinischen Amor, Liebe. Wird auch manchmal mit viel Liebe übersetzt. Und steht erstmal als Überbegriff für Praxen, wo Liebesbeziehungen zu mehr als einem Menschen zur gleichen Zeit gelebt werden, mit dem vollen Wissen und Einverständnis aller Beteiligten. Die Beziehungen, also darauf legen wir halt viel Wert, sind als langfristig und vertrauensvoll angedacht. Und sie schließen normalerweise, müssen aber nicht Verliebtheit und Teilen von Zärtlichkeit und Sexualität ein. Sie wollen damit die Liebe also ausweiten, also über die romantische Zweierbeziehung hinaus. Die Leute, die so leben, zeichnen sich oft als Polyamor oder polyamorös oder einfach Poly. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Konstellationen. Es gibt zum Beispiel die Triade, das sind einzelne Dreierkonstellationen. Es gibt Beziehungsnetze von 3, 4 oder einfach mehr Leuten, die alle miteinander intime Beziehungen haben, oder halt auch Ketten, wo halt ja, Menschen mit einer Person Liebesbeziehungen haben, die dann anderen und nicht miteinander. Und ja, es gibt geschlossene Triaden, offene Triaden und ganz verschiedene Triaden, was man sich alles so denken kann. Es gibt auch verschiedene Begriffe, die sie eben sich neu ausgedacht haben, zum Beispiel für Gefühle, die in unserer Gesellschaft nicht so bekannt sind vielleicht. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, man könnte sich freuen darüber, dass eine enge Beziehung, eine weitere enge Beziehung gefunden hat. Und dafür gibt es zum Beispiel den Begriff ruppelig. Also ich kann mich ruppelig fühlen oder ich kann Resonanzfreude empfinden. Wenn jemand, also eine nahe Person Freude empfindet, kann ich die Resonanz sozusagen fühlen. Politisch will die polyamore Subkultur in Frage stellen, dass Zweierbeziehungen die einzig erstrebenswerte und mögliche Form des Zusammenlebens sind. Also sie wollen die Zweierbeziehungen nicht abschaffen, sondern ihre Vormachtstellung, die auch Mononormativität genannt wird. Und sie bejahen auch identitär sozusagen, dass man eben solche mehreren Liebesbeziehungen führen kann. Also sagen eben stolz, ich bin Poly. Das Wort ist 1990 zum ersten Mal schriftlich auftaucht, Polyamorie, kommt aus den USA. Also, und seit 1992 wird es vor allem in elektronischen Foren genutzt. Wurzeln hat die Subkultur in der Free Love-Bewegung aus dem des 19. Jahrhunderts, das ist eine anarchistische freie Liebesbewegung. Abgrenzen tut sich Polyamorie von der freien Liebebewegung der 60er Jahre, also von den 68ern. Zum Beispiel deshalb legen sie Wert auch darauf, sozusagen, es sind langfristige und vertrauensvolle Beziehungen, und das ist nicht, ich muss mit so vielen Leuten wie möglich schlafen. Und eine weitere Abgrenzung von der 68er-Bewegung ist auch, dass sie sich dafür aussprechen, dass es Auseinandersetzung mit Eifersucht gibt, dass es auch ein Eingestehen von Eifersucht gibt, dass es nicht verdrängt oder verboten werden soll, wie das halt damals ja der Fall war, also das ganz tabu darüber zu sprechen. Ja, vielleicht noch was zum Lesen, wen es interessiert. Es gibt so Bücher, zum Beispiel Mehr als eine Liebe, ist relativ neu. Und Frühstück zu dritt. Und ja, es gibt auch Internetforen natürlich. Polyamorie.ch ist eins, was wohl international genutzt wird. Ja, das würde ich jetzt mal dazu sagen. Da kommt vielleicht Fragen zu. Dann Michel, die Flanke an die Vorstellung. Das ist recht, das kann man jetzt noch aufsuchen. Ja. Okay. Ja, ich würde noch mal ganz kurz eine Klammer aufmachen zu diesen 68er-Experimenten, weil die doch heute teilweise noch, noch lebendig sind in bestimmten Subkulturen. Und ich denke, man kann da aus, ja, so ein bisschen aus Experimenten, die es gab, ein paar Lehren ziehen. Also es gab halt mit 68, als da der politische Trubel langsam zurückging und viele Leute sich aufs Land und irgendwelche Projekte und Kommunen zurückzogen, da gab es auf einmal eine unheimliche Popularität von den Thesen von einem, tja, Freudomarxisten, nannte er sich, glaube ich, selber, namens Wilhelm Reich. Der hatte eine sogenannte Triebstau-Hypothese. Also anders als das hier, glaube ich, heute auch schon besprochen wurde, geht der Reich nicht davon aus, dass der Kapitalismus und die moderne Geschlechterbeziehungen auf eine neue Art und Weise anordnen, sondern der sagt, es gab vorher die im Menschen steckenden wilden, ungezähmten Triebe und dann kommt der Kapitalismus und der hemmt das. Und der macht uns alle zu trieb- und emotional gestörten Wesen, die hier rumhängen. Und der Clou dann bei Wilhelm Reich, wenn wir es schaffen, diese Triebe zu befreien, dann haben wir auf einmal so eine Energie, dass wir den Kapitalismus hinwegfegen wie nur irgendwas. Und das führte dann die Umsetzung dieser Theorie, die ich für falsch halte, aber darüber hinaus führte diese Umsetzung dieser Theorie dann zu so absonderlichen Psychokrüppchen, wo dann irgendwie ein Gruppendruck und eine Norm herrschte, was wirklich hieß, alle Leute müssen mit möglichst vielen Leuten möglichst wahllos Sexualität ausüben, damit sie sich befreien von dieser Zurichtung, die der Kapitalismus da in uns anordnet. Und die Idee darin war halt irgendwie sowas wie, naja, im Grunde hat man mit einem individuellen Akt, mit einem oft auch selbstzerstörerischen individuellen Akt versucht, die Verhältnisse zu überwinden. Und das muss ja schief gehen, wenn man sowas versucht. Und da kamen auch ganz üble Sachen raus. Also der größte Laden, der sowas versucht hat, war die Aktionsanalytische Organisation, AAU, es war eine Großkommune, wo es dann auch zu Missbrauch an Kindern kam, wo dann letzten Endes die Bullen eingeritten sind und den Laden halt dicht gemacht haben. Und der Guru von denen, Roger Mühl, kam halt in den Knast. Und dann trifft es... Sorry, kannst du nicht. Ja. Also der Chef von der Aktionsanalytischen Organisation kam dann halt in den Knast wegen dieser Missbrauchsgeschichten an Kindern, die aus dieser Triebstau-Theorie sie irgendwie abgeleitet haben. Und ich mache diese Klammer deswegen auf, weil es diese, zumindest diese ideologische Grundlage der Triebstau-Hypothese heute immer noch gibt in bestimmten Gruppen, die halt freie Liebe vertreten. Also zum Beispiel beim Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, ZEG, in Belzig bei Berlin, da wird immer noch so eine Theorie vertreten. Die machen das nicht mehr in dieser Radikalität und dieser Schärfe, wie die Leute das 68 gemacht haben, aber die ideologische Grundlage ist dieselbe. Und also ich würde sagen, so geht das nicht. Das hat mit Emanzipation einfach relativ wenig zu tun, wenn man so ganz naiv annimmt, die Verhältnisse unterdrücken uns und tief in uns drin ist irgendwie die wilde Seele, die nur darauf wartet, befreit zu werden. Und dann haben wir so eine Energie, dass wir die Verhältnisse hinwegfegen und alles gut wird. So. Ja, so viel dazu, wie das nicht geht. Ich würde gleich ernüchternd noch einen draufsetzen, wie es nicht geht. Und zwar, ich hatte eingangs erzählt, dass wir vor ein paar Jahren diese Broschüre zur Kritik an romantischen Zweierbeziehungen veröffentlicht haben. Und es hat sich dann in Erfurt so eine Zeit lang so eine Art Verbotsschild- und Ticketdiskurs entwickelt, der irgendwie hieß, dass man irgendwie seine romantischen Zweierbeziehungen nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen durfte. Dass man am Ende sogar behauptet haben, hätte, man habe keine, obwohl man doch welche gehabt hat. Und ich denke, da sieht man irgendwie so auch wieder so ein Grundfehler, dass man, also ich meine, wenn man analysiert, die romantische Zweierbeziehung ist irgendwie funktional vom Kapitalismus und für die Geschlechtertrennung und das ist alles nicht so schön. Aber durch den individuellen Akt des Ich lasse das dann sein, kann man ja diese Sachen mitnichten dann auf einmal abschaffen. Da kann man, wenn man sich jetzt wirklich, wenn man es jetzt wirklich nur als Verbotsschilddiskurs verdreht, aufnimmt, glaube ich, auch sich ganz schön quälen damit, einem gewissen Ideal zu entsprechen. Und ich würde vermuten, dass man mit einer reflektierten Praxis von romantischen Zweierbeziehungen doch jetzt ein besseres und vielleicht auch emanzipierteres Leben führen kann, als wenn man jetzt aufgrund von einem Normdruck darauf verzichtet. Okay. So viel dazu, was für Alternativen vielleicht eher dann doch nicht so die großartigen Alternativen sind. Und dann würde ich noch zum Abschluss zur Champagne kommen. Die Champagne. Von der Champagne liegt draußen auf dem einen Büchertisch auch eine Zeitschrift, die Krake. Und die Champagne ist eine Kampagne, die in der anarchistischen Zeitschrift Grassroots zur Revolution, in der Frauenredaktion, die es da mal eine Zeit lang gab, die von denen rausgebracht wurde. Und Ziel der Champagne ist es, das Wort Schlampe identitätspolitisch positiv zu füllen. Also, wir haben das ja mitgekriegt, wie zum Beispiel der Begriff schwul oder der Begriff lesbisch, der noch vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren eindeutig einen Charakter hatte, der als Schimpfung geeignet war, wie das durch eine Schwulen- und Lesbenbewegung, durch den offensiven Gebrauch, durch die stolze Selbstbezeichnung als schwul oder lesbisch, wie das zu einem positiven Begriff umgedeutet wurde. Und genau dasselbe versucht halt die Schlampagne mit dem Wort Schlampe und sagt, eine Schlampe ist eine... Ein was? Eine widerständig lebende und liebende Lesbe. Also, ja, hat das auch einen Link zur Polyamorie, weil man Schlampe auch als Übersetzung von Slut sehen kann und The Ethical Slut ist eins der Standardwerke oder der Vorbildwerke der Polyamorie-Bewegung in den USA. Aber was man im Unterschied zur Polyamorie in Deutschland festhalten muss, ist, dass die Champagne sich noch ein Stück weit mehr politisch und widerständig definiert. Also da ist nicht nur drin, dass die Welt doch gefälligst akzeptieren soll, dass es nahe persönliche Beziehungen in irgendwelchen Netzwerken gibt, sondern da ist auch mit drin, dass die Bevorzugung von Ehe und Familie abgeschafft werden soll. Also da war die Champagne auch so ungefähr gleichzeitig zu der großen Kampagne vom LSVD ums Lebenspartnerschaftsgesetz entstanden, wo der Lesben- und Schwulenverband Deutschland, der LSVD, halt ganz stark gesagt hat, wir brauchen für Schwulen und Lesben die Möglichkeit zu heiraten. Und die Champagne hat dagegen gesagt, Pustekuchen, wir müssen alle Bevorzugung von Ehe und Familie abschaffen und es allen Leuten, egal ob sie jetzt zu zweit, zu fünft oder zu zehnt leben, ermöglichen, Steuererleichterungen zum Beispiel in Anspruch zu nehmen. Ja, das sind die Forderungen auf politischer Ebene. Ich finde das als Kommunenbewohner ein sehr attraktives Modell. Und auf der persönlichen Ebene macht die Champagne stark, dass es ein Leben in immer wieder neu auszuhandelnden Netzwerken gibt. Also die Champagne geht halt davon aus, dass Ehe und Familie und Zweierkiste so eine Art Verdinglichung ist, wo uns die gesellschaftlichen Verhältnisse entgegentreten und uns in eine bestimmte Form reinpressen. Und sie sagen dagegen, wir müssen es schaffen, dass wir Menschen selbst bestimmen, in welcher Art und Weise wir unseren persönlichen Nahbereich regeln. Und das soll halt flexibel, immer wieder neu auszuhandeln, mit oder ohne Sexualität sein. Fertig. Zu schauen.